Anlässlich des 60. Jahrestages des historischen Besuches von Präsidenten Kim Il-sung in der Mongolei, des 71. Gründungstages der Partei der Arbeit Koreas und des 68. Jahrestages der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen der DVRK und der Mongolei wurde am 27. September in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar eine Ausstellung der koreanischen Fotos, Bücher und Kunstwerke eröffnet. An der Stirnseite der Ausstellungshalle wurden die Sonnenporträts der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il angebracht. Zur Schau gestellt wurden die Fotos der Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un bei den revolutionären Tätigkeiten, ihre unvergänglichen klassischen Werke, die Bücher über das Sozialkorea bei seiner Entwicklung zum starken sozialistischen Staat im Malima Tempo und die Werke der koreanischen bildenden Kunst. An der feierlichen Eröffnung nahmen die Persönlichkeiten des Parlaments wie des Großen Volksrats, des Ministeriums für Auswärtige Beziehungen, weiterer Ministerien der Regierung, der Parteien und Organisationen in der Mongolei sowie die Massen teil.